بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Alif Lam Mim Sod. Dies ist ein Buch, das zu dir als Offenbarung herabgesandt worden ist. Es soll seinetwegen in deiner Brust keine Bedrängnis sein, damit du mit ihm warnst und als Ermahnung für die Gläubigen. Folgt dem, was zu euch von eurem Herrn herabgesandt worden ist, und folgt außer ihm keinen anderen Schutzherren, wie wenig ihr bedenkt. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Wie viele Städte haben wir vernichtet? Da kam unsere Gewalt über sie bei Nacht oder während sie zu Mittag ruhten. So war ihr Ausruf, als unsere Gewalt über sie kam, nur, dass sie sagten, wir haben gewiss Unrecht getan. Ganz gewiss werden wir diejenigen, zu denen Gesandte gesandt worden sind, fragen, und ganz gewiss werden wir die Gesandten fragen. Dann werden wir ihnen ganz gewiss aus vollem Wissen berichten, denn wir waren ja nicht abwesend. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Das Wägen erfolgt an jenem Tag der Wahrheit entsprechend, wessen Waagschalen schwer sein werden, jene sind es, denen es wohl ergeht. Wessen Waagschalen aber leicht sein werden, das sind diejenigen, die ihre Seelen verloren haben dafür, dass sie an unseren Zeichen Unrecht zu handeln pflegten. Und wir haben euch ja auf der Erde eine feste Stellung verliehen, und wir haben für euch auf ihr Möglichkeiten für den Lebensunterhalt geschaffen. Wie wenig ihr dankbar seid! وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينَ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. Und wir haben euch ja erschaffen. Hierauf haben wir euch gestaltet. Hierauf haben wir zu den Engeln gesagt: Werft euch vor Adam nieder. Da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er gehörte nicht zu denjenigen, die sich niederwerfen. Er, Allah, sagte: Was hat dich davon abgehalten, dich niederzuwerfen, als ich es dir befahl? Er sagte: Ich bin besser als er. Du hast mich aus Feuer erschaffen. Ihn aber hast du aus Lehm erschaffen. Er, Allah, sagte: So geh fort von ihm. Es steht dir nicht zu, darin, hochmütig zu sein. So geh hinaus. Gewiss, du gehörst zu den gering Geachteten. Er sagte, gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Er, Allah, sagte, du sollst gewiss zu denjenigen gehören, denen Aufschub gewährt wird. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Er sagte, darum, dass du mich in Verirrung hast fallen lassen, werde ich ihnen ganz gewiss auf deinem geraden Weg auflauern. Hierauf werde ich ganz gewiss von vorn und von hinten, von ihrer rechten und von ihrer linken über sie kommen. Und du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden. Er, Allah, sagte, geh hinaus aus ihm, verachtet und verstoßen. Wer auch immer von ihnen dir folgt, ich werde die Hölle ganz gewiss mit euch allesamt füllen. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين Und du, O Adam, bewohne du und deine Gattin den Paradiesgarten und dann esst, wo immer ihr wollt, aber nähert euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Ungerechten. Da flüsterte ihnen der Satan ein, um ihnen offen zu zeigen, was ihnen von ihrer Blöße verborgen war. Und er sagte, Euer Herr hat euch diesen Baum nur verboten, damit ihr nicht Engel werdet oder zu den ewig Lebenden gehört. Und er schwor ihnen, Ich gehöre wahrlich zu denjenigen, die euch guten Rat geben. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين So verführte er sie trügerisch. Als sie dann von dem Baum gekostet hatten, zeigte sich ihnen ihre Blöße offenkundig, und sie begannen, Blätter des Paradiesgartens auf sich zusammenzuheften. Und ihr Herr rief ihnen zu, Habe ich euch nicht jenen Baum verboten und euch gesagt, der Satan ist euch ein deutlicher Feind? Sie sagten, Unser Herr, wir haben uns selbst Unrecht zugefügt. Wenn du uns nicht vergibst, und dich unser erbarmst, werden wir ganz gewiss zu den Verlorenen gehören. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون Er, Allah, sagte, geht fort, einer sei des anderen Feind. Und auf der Erde sollt ihr Aufenthalt und Nießbrauch auf Zeit haben. Er, Allah, sagte, auf ihr werdet ihr leben, und auf ihr werdet ihr sterben, und aus ihr werdet ihr hervorgebracht werden. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان